Sehr gut, dankeschön. Tüdelü von Blumenlehre. Pack deine Arroganz und wirf sie in den Mülleimer, den Fanny van Dannen zum Übergangscontainer für die Entsorgung trauriger Lieder stilisiert. Wenn du sagst, die Metaphysik sei tot, verlässt du deinen Zuständigkeitsbereich, denn bloß weil manche philosophischen Diskurse, die Kurse, einen solchen Status quo propagieren, heißt das noch lange nicht mehr als fast nichts. Nein, vielmehr bedeutet es vornehmlich eins, nämlich, dass wenige die übrigen bevormundend bestimmen wollen, welche Weltanschauungen und Ansätze akzeptabel, legitim und welche nicht ernst zu nehmen sind. Und das, obwohl die Bedeutungen der Kommunikation in jedem von uns unterschiedlich erst entstehen und ferner unsere Lebenswelten, die Perspektiven und Gesetzmäßigkeiten unserer Träume, die wir bisweilen wagen, Realität zu nennen.